Die sieben Rösslein von Balladen von Karl Spittler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die sieben Rösslein. Sieben junge Rösslein hüpften aus dem Stall. Morgen war's und Lerchen jauchzen überall. Als sie durchs Gehölz das grüne Blachfeld sahen, fingen sie vor Übermut zu niesen an. Jenseits hinterm Holze ritten sie zuhauf, wer der Erste wäre in verwegnen Lauf. Sultan knirschte: Meine Heimat ist bei Zanz. Flug ist meine Lust und meine Kraft ist Tanz. Auf dem Rasen schnuppert er bei diesem Wort, hob sie leichte Kreuz und flog verächtlich fort. Schnob der Berger: Schmach, wer sich der Eltern schämt, adlig bin ich nicht, doch frei und unbezähmt. Stampfte, bäumte sich und jagt ein trotzig Wild, mit gefletschten Nüstern stürmisch durchs Gefild. Mass ist Stärke, meinte weise der Wallach, trabte mit den übrigen gelassen nach. Doch Hanschig, der kleine Hengst von Erzerum, mit dem Hufe scharrend, sah sich blitzelnd um, sie vom Hügel, wo die Hinterlagen sind. Naht der ja da, das braune Türkenkind. Bloß die staubigen Füße, hochgeschürzt das Kleid, los das Haar, die Peitsche in der Faust bereit. Hui, wie flink sie auf den Hengst im Sprung sich setzt und mit Hieb und Stoff und Kniff ihr schreiend hetzt. Bei Mostier am Gartenzaun der Meierei saust er wirrend an der Brüderschar vorbei. Tschock, ein Zungenschlag, ein Schenkelgegendruck, Stille hielt er schäumend mit gespannten Ruck. Auf den Boden glitt die Türkin, wohlgetan, soll's zum Siegepreis ein lustig Kränzlein han. Mit behenderen Griffe fing sie ihn beim Ohr, führt ihn durch die kühlen Bach zum Waldestor. Knien ließ ihn die gestrenge Derja dar, flocht ihm singend einen Palmenbusch ins Haar. Dann vom Rock die rote Schärpe löste sich, band sie ihm als Ehrenschleife übers Knie. Also, sang sie, Täubereich, gefällst du mir? Wer in Stambul, Jupp, ist herrlicher als wir? Ende von Die sieben Rösslein.